Kekasihku, kau memang cantik dan kau seksi dan kau lincah dan kau lucu. Kadang-kadang ku cinta kau walau dirimu. Bau bau bau lu bau ketek, bau bau lu bau ketek, bau bau lu bau ketek, bau bau lu bau ketek, bau bau bau lu bau ketek, bau bau lu bau ketek, bau bau lu bau ketek, bau bau lu bau ketek. Kekasihku, kau pun tampan, kau juga baik dan kau kaya. Rajin menjemput, rajin menjahit. Ku cinta kau walau dirimu. Bau bau bau lu bau kaki, bau bau lu bau kaki, bau bau lu bau kaki, bau bau lu bau kaki, bau bau bau lu bau kaki.